Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Yep. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zur 19. Vorstandssitzung heute am Donnerstag, 21. April. Wir starten mit leichter Verspätung um 20.35 Uhr. Wir sind beschlussfähig. Anwesend sind Buddy, Daniel, Tatjana, Vaku, Wilk und Isan. Entschuldigt ist für heute der Obereichwald. Als erstes hätten wir das Protokoll vom 7.4. Gibt es da Ergänzungen oder Enthaltungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann ist das einstimmig angenommen. Und wir kommen zu den Berichten des Landesvorstands und starten mit dir, Wilk. Okay, ich mach's. Versuche es kurz zu machen. Ein herzliches Dank nochmal an alle im Team für die außerordentliche Wahlkampfarbeit, die in den letzten Tagen oder 14 Tagen durchgeführt wurde. Das möchte ich ganz gerne an dieser Stelle ganz bewusst noch einmal loswerden. Danke. Ist aber nicht mein Bericht. Zu mir selbst, wie ich habe mich in den letzten 14 Tagen mit unserem Shop auseinandergesetzt. Wir haben Bestellungen koordiniert, rausgegeben. Das war ja überschaubar von der Menge her. Dann haben wir alle Wahlprüfsteine durchgeführt. Wir haben also eine ganze Menge an Wahlprüfsteinen bekommen in der letzten Woche. Auch da habe ich einige bearbeiten können im Thema Pflege und Bildung. Und dann hatte ich eine tolle Veranstaltung, die leider aber halt organisatorisch nicht ganz gut gelungen ist, zum Thema Schule in der Ukraine. Wir hatten einen Space. Leider ist es so, dass ich habe aus der Ukraine heraus diesen Space geführt. Wir hatten aber in der Werbung, in der Umsetzung halt nicht so viel Erfolg, weil der ABC halt eigentlich den Space als Host nehmen sollte, aber im Prinzip keine oder schlechte Internet oder schlechtere Internetverbindung hatte als ich in der Ukraine. Also von daher war das ein bisschen problematisch, war aber halt eben ganz gut. Der Space kann auch nachgehört werden zu dem Thema. Ja, das, und dann habe ich einige Tickets bearbeitet und das war's. Danke. Danke, Wilk. Fragen oder Anmerkungen machen wir gerne dann noch am Ende der ganzen Berichte. Ja, als nächstes wäre ich dann dran. Wir hatten am 11. April war das, glaube ich, uns mit den Piraten aus Mettmann getroffen, Daniel und ich, per Videokonferenz zwecks KV-Gründung, die jetzt nochmal in Angriff genommen werden soll. Wie Wilk gerade schon erwähnte, haben wir etliche Wahlprüfsteine beantwortet. Da haben wir auch noch statt einer ÖA-Sitzung eine relativ umfangreiche Wahlprüfsteinsitzung gemacht am Freitag vor Ostern. Wir haben noch ein bisschen Kleinigkeiten auf der Webseite gemacht, unter anderem eine Seite angelegt für Menschen, die uns noch Wahlprüfsteine schicken wollen oder Infomaterial haben möchten. Es gab ein paar Presseanfragen, die ich soweit habe versucht zu koordinieren, mit Hilfe auch von Tatjana, die da noch die rettenden Ideen hatte. Dann bin ich ja jetzt hier die Poststelle des Landesverbandes und verschicke fleißig Infomaterial, wenn Anfragen kommen von Schulklassen oder interessierten WählerInnen. Und ich versuche gerade so ein bisschen die Informationen zu sammeln, wo denn die Piraten auch vor Ort zu finden sind, Infostände, Podiumsdiskussionen, Stammtische etc., weil das halt eben teilweise auch angefragt wird. Und da habe ich auch gerade noch eine E-Mail rumgeschickt und hoffe, dass das Pad dann auch befüllt wird, sodass wir dann auch schnell Auskunft geben können. Das war's von meiner Seite. Der Obereichwald ist entschuldigt, dann wäre der Balli dran. Ich habe es schon so reingeschrieben. auch wenn Wilk sagt, gesundheitlich zählt nicht, ich mein Lob, den Wilk schon ausgebracht hat, gilt auch euch. Also phänomenal, was ihr leistet. Nur das Notwendigste gesundheitlich getan in der Schatzmeister-Sache, zumindest ein wenig Wahlwerbung gemacht und ein bisschen plakatiert. Und ansonsten war das die letzten 2 Wochen nichts bei mir. Tut mir leid. Danke dir trotzdem und weiterhin gute Besserung. Dann wäre der Daniel als nächstes dran. Ja, mir geht es mittlerweile zum Glück wieder etwas besser. Ich habe aber trotzdem jetzt noch nicht so viel geschafft. Ich habe jetzt auch an der Videokonferenz mit den Matt meiner Piraten teilgenommen bezüglich der KV-Gründung. Und ich habe an dem ersten seit langem stattgefundenen Gensec-Mumble teilgenommen, wo nochmal ein bisschen darüber gesprochen wurde, wie aktuell die Mitgliederverwaltung läuft und was man da machen kann, um das, damit das etwas besser funktioniert. Und das war's, glaube ich, soweit. Ja, ein bisschen halt auch hier vor Ort noch. Danke, Daniel und Tatjana. Ja, auch ein bisschen Wahlprüfsteine, Tickets, das Gensec-Mumble gestern, Mitgliederverwaltung und ansonsten eher Wahlkampf vor Ort. Wie hoffentlich alle hier im Zuhörerraum. What? Danke, Tatjana und Isan. Dankeschön. Eigentlich wird es ganz kurz. Wahlprüfsteine und das sind eine Menge. Social Media, AGÖA, noch mehr Social Media. Und habe ich Social Media schon erwähnt? Ganz kurz dazu. Ich mache ja größtenteils die Sharepics. Das ist teilweise wirklich mehr Arbeit, als man denkt, weil ich da manchmal eine halbe Stunde oder auch eine Stunde an einem Bild sitze, um die Bildausschnitte richtig zu rücken, um das perfekte Foto zu finden oder eins, was nicht so geeignet ist, wenigstens noch irgendwie hinzukriegen. Es ist eine Menge Frickelarbeit. Das wollte ich mal erwähnen. Und ach, danke. Habe ich Social Media schon erwähnt. Danke, danke, danke, danke. Bitte, bitte. Isan, du machst das wirklich ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Oh ja. Dankeschön. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ich habe nur noch mal eine Anmerkung, Daniel Mettmann, ne? Noch mal gucken. Dabei. Dankeschön. Okay, ich sehe sonst niemanden im Sprechenraum. Dann hätten wir Berichte Statistik. Wer mag was erzählen? Daniel wäre mit Mitgliedern drin. Ja, ich hatte es beim letzten Mal eingetragen, da waren wir, glaube ich, an dem Punkt, da war auch schon vorbei. Ich habe jetzt wieder den gleichen Stand eingetragen, der allerdings ist mir gerade aufgefallen, scheinbar mit einem falschen Datum im Pad, also mit einem zukünftigen Datum im Pad drinsteht und wahrscheinlich auch so im Wiki, das ist mir nicht aufgefallen. Also korrekt, mit Stand vom 16.03. Haben wir 1501 gemeldetes Mitglied, wovon 568 zu dem Zeitpunkt stimmberechtigt waren. Okay, zu wenig. Dann übernehme ich Sparkasse Düsseldorf 119.783.96 und auf dem Renditekonto 188.553.94. GLS Bank 15.680,78 und die üblichen 29,99. Sparkasse Mülheim und die Bergkasse muss ich schuldig bleiben, weil Martin sich jetzt auch mal 2 Wochen Urlaub gönnt. Ist ab nächsten Mittwoch wieder in der Geschäftsstelle. Gut, danke schön. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Dann machen wir weiter mit den Terminen. Da steht so einiges drin. Am 22.04., also morgen ab 19.30 Uhr, ist wieder die Dauerwahlkampf-Orga-Sitzung Bund-Länder im Mampel. Dann haben wir Infostände, einmal in Herne, 23.04. ab 10 Uhr, dann am 30. in Horrem um 10 Uhr. In Herne wird wahrscheinlich jemand von der NRZ kommen und dazu einen Bericht machen. In Horrem kommt jemand vom WDR, da geht es in erster Linie um ein Interview mit unserer Spitzenkandidatin. Dann haben wir auch am 30.04. Infostand in Recklinghausen ab 11 Uhr und am 1. Mai in Krefeld zum Familienfest im Stadtgarten. Und dann haben wir, ich weiß nicht wann, aber ein Infostand am grünen Hügel in Recklinghausen. Tatjana? Auch am 1. Mai, aber auch schon ab 9 Uhr. Ah, okay. Und dann haben wir hier am 8.5. noch die Landtagswahl in Schleswig-Holstein eingetragen und am 15. die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Gibt es da Ergänzungen? Ja, ich habe in der Bundesvorstandssitzung von Frank vernommen, dass er auch Wahlkampf macht in NRW. Sind die Termine schon drin? Hat da jemand mal gefragt? Also ich habe ihn gefragt und habe leider keine Antwort gekriegt. Also ich habe jetzt gerade noch mal ins Pad geguckt. Das füllt sich jetzt so langsam. Das ist sehr schön, aber nee, von Frank direkt ist da noch nichts drin. Ich kann den Frank ja gleich mal anrufen. Ich sag nur eins, für alle, die hier sind, seit heute ist ja der Wahlobat raus für NRW. Haben wir den auch schon alle brav ausprobiert? Jo, und du willst nicht wissen, was bei rausgekommen ist. Oh, die Basis, wahrscheinlich bei dir. Woher weißt du das wieder? Ich habe einen Link auf deinem PC. Okay, darf ich weitermachen? Selbstverständlich, ja. Liebe Vaku. Dankeschön. Wenn es keine Ergänzungen mehr gibt zu den Terminen, dann machen wir weiter mit den Anträgen. Das erste ist Ticketnummer 482195, Lagerkapazität. Das ist eigentlich kein wirklicher Antrag, aber die Alessa fragte, weil sie nach neuen Lagerkapazitäten bei sich im Rhein-Erft-Kreis suchen und weil sowas ja auch immer Geld kostet, ob sie Kontakte haben könnte in der Umgebung, ob da vielleicht VKVs oder KVs sind, die sich da beteiligen, dass man so ein Lager zusammenlegen könnte. Und ich wollte jetzt eigentlich, wir hatten ja schon mal irgendwie so zwischen Suppe und Kartoffel gesagt, ja, vielleicht der oder die oder da. Einfach mal fragen, wer das jetzt dann noch in Angriff nimmt und der Alessa antwortet oder ihr irgendwelche Kontaktdaten gibt. Ich hatte auch schon rumtelefoniert und nachgefragt. Ich hatte aber, glaube ich, einen noch nicht erreichen können. Und dann habe ich, es ist mir zeitlich aber auch ein bisschen untergegangen. Ich müsste noch mal in Ruhe noch mal mich reinschauen. Ich habe mich jetzt aber nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt drüber sprechen. Deswegen habe ich es jetzt gerade nicht parat. Ja, ich wollte das eigentlich, wie gesagt, weil es kein Antrag ist, unter Sonstiges nur noch mal notiert haben, dass wir das nicht vergessen, weil es ja schon ein paar Tage alt ist, das Ticket. Frage. Für welchen Ort genau? Fragt Alessa an. Und wie weit ist Kerpen entfernt? Sie fragt für überregional an. Also ich denke mal, zu Kerpen haben die im Rhein-Erft-Kreis da, also ich meine, die sind ja da verbandelt, ne? Wir dachten ja irgendwie Köln oder Düren oder so, da müssen wir mal gucken, wer da ansprechbar wäre. Ja, da ist nichts, da zahlen wir nichts. Also in Köln gibt es aktuell noch ein Lager, das allerdings relativ klein ist und schon ziemlich voll ist. Heißt, das könnte jetzt nicht irgendwie quasi noch mitbenutzt werden. Die wären aber durchaus grundsätzlich daran interessiert, an einem Gemeinschaftslager, wo sie ihre Sachen quasi dann auch mit reintun könnten. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, mit Düren hatte ich, glaube ich, noch gesprochen, wo grundsätzlich auch Interesse wäre, aber momentan kein Lager vorhanden ist. Und ich glaube, Heinsberg hatte ich aber noch nicht ans Telefon gekriegt. Aber ich glaube, da gibt es auch kein Lager. Ja, Also außer Kellern als Lagern. dann ist das doch bei dir in der richtigen Hand, das zu organisieren. Ja. Ja, super, Daniel. Danke dir. Danke. Okay, nächster Antrag, Ticket Nummer 483347. Da sind wir angefragt worden von einem Aktionsbündnis, 8. Mai in Dortmund, NRW, weiter Aktionstag. Ich weiß nicht, ob ihr euch das durchgelesen habt jetzt im Vorfeld. Es geht darum, das zu unterstützen, dass der 8. Mai ein Feiertag wird. Ich habe es mir durchgelesen und auch die Webseite angeschaut. Und ich wäre vollkommen dafür, weil ich weiß nicht, wie die Unterstützung aussieht. Ich frage mich auch, wer mit diesem Frederik mal telefoniert haben könnte, weil wir wären die einzige Partei, die diesem Bündnis zustoßen würde. Die Mitglieder stehen auf der Webseite. Ja, aber er hat ja auch geschrieben, dass da durchaus auch schon Kontakte bestehen zu anderen Parteien. Also wenn wir uns dazu entschließen, das mit zu unterstützen, ich hatte mir die Webseite auch angeguckt, ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee und ein gutes Anliegen, dann würde ich natürlich den Frederik mal kontaktieren. Ich glaube, man kann sich da jetzt nicht einfach so als Unterstützung eintragen, sondern die sprachen auch irgendwo im Vorfeld mal davon, dass sie dann einen Videochat oder sowas machen. Gibt es sonst irgendwie Anmerkungen oder Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, wir stimmen das einmal kurz durch. Bali? Dafür. Daniel? Dafür. Tatjana? Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Enthaltung. Isan? Dafür. Gut, prima. Dann haben wir den Antrag angenommen und wie gesagt, ich werde den Frederik dann mal kontaktieren. Fein. Nächster Antrag 482882. Infostand beim Politboxen am 29. April in Düsseldorf. Das hatte ich jetzt auch nochmal auf die Tagesordnung gepackt, weil wir da im Umlauf zwar schon ein bisschen kommuniziert haben, aber noch nicht wirklich abgestimmt. Politboxen, das ist eine Veranstaltung, wo SPD, CDU, Grüne und FDP in einen Boxring steigen, also die Spitzenkandidaten in NRW, und dort Fragen gestellt bekommen. Die Veranstalter bieten anderen Parteien, kleineren Parteien an, vor dem Gebäude, das findet, glaube ich, mehr am Messegelände statt in Düsseldorf, einen Infostand aufzubauen für 270 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Sie sprechen davon, dass da über 500 Menschen zu dieser Veranstaltung kommen und natürlich auch Presse vor Ort sein wird. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir das heute beschließen. Und dann müssen wir uns auch irgendwie darum kümmern, da einen Infostand hinzubekommen. Das scheint mir nämlich auch, was den Termin angeht, nicht ganz so einfach. Das ist ein Freitagabend. Gibt's Fragen, Anmerkungen? Okay, dann sag ich mal meine Meinung dazu. Ich finde es ehrlich gesagt nahezu eine Unverschämtheit, dass sich drinnen die großen Parteien duellieren oder beboxen, wie auch immer man das nennen möchte, und den kleineren Parteien angeboten wird, für 270 Euro draußen einen Infostand zu machen. Ich weiß nicht, ob sie damit ihre Veranstaltung irgendwie noch finanzieren müssen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das so toll sein soll. Die Leute gehen an den Infoständen vorbei und gehen dann rein sehen die Infostände dann vielleicht nochmal, wenn sie wieder rauskommen. Presse ist auch sonst, wenn wir irgendwo Infostände haben, ob 1. Mai, CSD oder GMM, immer da, die machen auch gerne einen großen Bogen um kleine Parteien. Darf ich mich anschließen? Wir sind dem auch häufiger umgangen, indem wir mit irgendwelchen Lastenfahrrädern angekommen sind oder Fahrrädern und einfach nur Flyer verteilt haben, ohne eine Gebühr zu zahlen. Ich finde es unverschämt, im Umkreis von so einer Veranstaltung für An- und Abreise 270 Euro zu zahlen. Ich wäre dagegen. Ich wäre aber dafür, es piratisch auszunutzen, wenn in der Umgebung denn sowas wie eine Radtour stattfindet, die wir organisieren, um Flyer zu verteilen. Finde ich eine gute Idee, kann ich auch gerne an den Kreisverband Düsseldorf dann weitergeben. Vielleicht kann sich da der Frank Gönner ein bisschen einbringen. Wir haben nämlich auch ein Piratenfahrrad. Wir auch, aber das transportiere ich nicht von Bielefeld zu euch. Ich würde auch sagen, da reichen ein, zwei Leute, die ein bisschen Flyer verteilen und gegebenenfalls auch schnell wieder weg sind, wenn sie da von den Ordnungskräften weggeschickt werden. Die machen eine Radtour. Ja, ich weiß nicht, wie das Messegelände da abgesperrt ist oder was weiß ich, keine Ahnung, für die Veranstaltung, weißt du? Alles gut. Aber das war jetzt nur als Anreiz, als Idee, aber ich halte es für nicht dagegen. Dagegen. Punkt. Ja, wir haben noch den Reinhard im Sprechenraum. Ja, mein Beitrag hat sich fast erledigt. Also ich finde das unverschämt, weil A1 dafür Geld zu verlangen, uns den Krümel, den Leuten einen Krümel hinzuwerfen und die dann noch mit bezahlen zu lassen. Eher sinnloses Geld kann man besser einsetzen, denke ich. Danke. Gut, dann würde ich sagen, wir stimmen durch. Bali? Daniel? Dagegen in der Form, wie eben besprochen. Enthaltung. Tatjana? Dagegen. Ich bin auch dagegen, Dirk. Ich bitte im Protokoll zu ändern, Dirk ist gegen irgendetwas. Nein, Dirk ist gegen die Zahlung von 270 Euro. Isan? Ich würde mich auch gerne enthalten. Ich war etwas ambivalent, weil ich das einfach an sich als notwendig erachtet habe, weil wir Werbung brauchen. Aber ich sehe natürlich auch den Kostenpunkt. Deswegen lieber Enthaltung. Okay, damit ist der Antrag abgelehnt und ich gebe es weiter an die Düsseldorfer. Gut, dann haben wir noch einen VKV-Antrag, Ticket Nummer 483452, Werbemittel Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen. Es werden beantragt 750 Euro für Plakate und Werbemittel aus dem Budget des VKV Oberhausen. Gibt es hier Redebedarf? Ja, dafür. Okay, der Bali möchte das abstimmen und ist dafür. Der Daniel? Dafür. Tatjana? Dafür. Auch dafür, Vic? Dafür. Isan? Dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Danke. Gut, das war's mit den Anträgen. Dann kommen wir zu den Umläufen. Da hatten wir mit der Ticketnummer 482833 die Bitte des VKV Recklinghausen, das bereits beantragte Budget von 1.000 Euro auf 500 Euro zu erhöhen für Werbemittel, Infostände und so weiter und so weiter. Diesen Antrag haben wir angenommen. Dann hatten wir mit Ticket Nummer 482844 einen Finanzantrag vom VKV Mettmann. Auch hier ging es um Werbemittel für die Infostände. Beantragt wurde ein Budget von 430 Euro und der Antrag wurde angenommen. Und wir hatten noch einen Mitgliedsantrag mit der Nummer 482848. Das Mitglied haben wir aufgenommen und freuen uns. Und einen Finanzantrag mit der Nummer 482889. Wo ist es? Wo steht es? Ach so, das war meiner. Ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe 550 Euro beantragt für Flyer, Kugelschreiber und so weiter, um die zu verschicken an interessierte Bürger, Schulklassen, Stadtarchive etc. etc. Dieser Antrag wurde angenommen. Und letzter Antrag ist vom VKV Höxter, Ticket Nummer 483247. Auch hier geht es um Werbemittel. Insgesamt wurden 900 Euro aus dem VKV-Budget beantragt und genehmigt. Das war's mit den Umläufen. Ich scroll. Und wir kämen dann zu Aktuelles aus den Kommunen. Haben wir hier jemanden, der berichten möchte? Gerne auch aus dem Zuhörerraum. Gibt es irgendwo was Neues? Oder noch Termine, die wir noch nicht kennen? Es gibt was Neues aus dem VKV Oberhausen. Wir haben jetzt entschlossen, dass wir doch etwas Wahlkampf noch machen mit den Mannequins, die noch da sind, in der Zeit, die wir irgendwie noch haben. Heißt, wir werden deswegen jetzt auch noch so kurzfristig den Antrag gestellt und werden jetzt noch plakatieren und Werbemittel verteilen. Einen Infostand werden wir aber wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, aber es ist doch trotzdem eine gute News. Tatjana, du hast eine Wortmeldung. Ja, zum einen, Daniel, wenn dir langweilig wird, 1. Mai Recklinghausen. Wir haben mehrere 10.000 Menschen zu bespaßen. Du bist herzlich willkommen. An alle anderen natürlich auch. Aber was eigentlich geplant ist, wir in Recklinghausen überlegen, eine Mahnwache zu Assange zu machen. Momentan sind wir so weit zu sagen, wir machen es wahrscheinlich nur in Recklinghausen, aber wenn vielleicht irgendjemand auch Lust darauf hat oder irgendwas weiß, wo was bereits auch stattfindet, gerne melden. Wir sind da auch schon dabei, Plakate zu designen. Das macht der liebe Mika. Okay, danke schön. Dann kann man sich an dich wenden, Tatjana, wenn man sich da anschließen möchte oder connecten. Genau, entweder an mich oder an Melanie. Mir fällt auch noch was ein, soweit es mir tut. Am 29.04. sind die Big Brother Awards in Bielefeld, logischerweise. Ist ja keine lokale Veranstaltung. Und von dort deswegen dachte ich, das gehört hier mit in die Terminliste, eventuell. Ja, haben wir denn da eine Einladung bekommen? Noch nicht, aber es ist eigentlich zwingend notwendig, dass einer von uns oder zwei von uns dort sind. Dann habe ich noch eine Wortmeldung von Isan. Bezüglich der Berichte aus den Kommunen, das ist ja nun schon eine etwas ältere Idee, die aber anscheinend noch nicht so ganz umgegriffen hat. Vielleicht sollten wir die KVs mal anschreiben, dass sie sich hier vorstellen können oder berichten können. Ich glaube, dass das noch gar nicht so ganz durchgekommen ist. Ja, vielleicht erfahren wir so auch eher mal, wo ein Infostand ist oder eine Demo oder sonst irgendetwas. Isan, sollen wir zwei da mal einen kurzen Text formulieren, den wir dann über die Mailingliste schicken? Na klar. Okay, wenn ich habe niemanden im Sprechenraum. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Tagespunkt, Wahlkampfkoordination, Landtagswahl. Wir haben wie immer im Pad ein Link auf die Übersichtsseite von unserer Webseite. Dann gibt es auch eine Übersichtsseite im Wiki, dazu eine Unterseite auch zu den ganzen Wahlprüfsteinen. Noch reißt das nicht ab, noch kommen immer noch neue Wahlprüfsteine rein. Aber zurzeit sind wir da sehr, sehr gut. Bisher ist auch immer alles locker fristgerecht rausgegangen und an der Stelle möchte ich mich auch bedanken, wo immer wir anfragen, ob das die AG Bildung ist oder die AG Gesundheit und Pflege oder die Quiraten oder die Listenkandidatinnen. Wenn wir irgendwo Probleme haben, dann wird uns da immer ganz super geholfen und bisher klappt das, wie gesagt, prima. Dann haben wir hier als Info der Wahlwerbespot, und zwar TV, ist bei uns auch im YouTube-Kanal zu finden. Ausgestrahlt wird er am 27. April ca. 15.56 Uhr und am 29. April ca. 22.14 Uhr, wer sich das auch nochmal im Fernsehen angucken möchte. Ich bin heute auf Twitter gerügt worden, weil ich geschrieben habe, für die älteren Zuschauer unter uns. Und wir planen auch noch einen Werbespot fürs Radio. Da sind uns auch zwei Termine zugestellt worden. Einmal im WDR 2 am 3. Mai um 18.50 Uhr und am 11. Mai im WDR 4 um 15.30 Uhr. Abgabetermin ist da der 29. April. Da bin ich zuversichtlich, dass wir den bis dahin auch fertig kriegen. Zu beiden Sachen an der Stelle möchte ich auch kurz sagen, vielen, vielen lieben Dank an all die Menschen, die uns dabei helfen. Wir haben Hilfe bekommen vom Arztbund aus dem Saarland, vom Desert Road aus Österreich, vom Lanka aus Hamburg, um diese Sachen überhaupt zu bewältigen. Habe ich jemanden vergessen, Isan? Nee, hast du perfekt aufgezählt. Okay, danke. Ja, dann haben wir noch im Pad, was ich eben schon erwähnt habe und was auch über die NRW-Info-Mailingliste gegangen ist. Piraten vor Ort werden gesucht. Da gibt es ein Pad, bitte tragt da eure Veranstaltungen ein, damit wir die gegebenenfalls auch weitergeben können an Interessierte. Und in der ÖA müssten wir uns dann überlegen, ob wir das dann vielleicht auch irgendwie so über Twitter oder so raushauen. Sogar als kurze Ankündigung. Tatjana, war das ein Rumpeln oder eine Wortmeldung? Ups, das war ein Kopieren. Okay. Isan, deine Wortmeldung, die war jetzt schon was älter oder habe ich dich vergessen? Nee, die war älter. Alles klar. So, Fragen, Anmerkungen? Niemand da im Sprechenraum. Dann wären wir schon bei Sonstiges Wichtiges. Und da haben wir eine Sammelbestellung Flaggen. Daniel, da wolltest du noch mal drüber reden. Ja, genau. Es wäre jetzt halt einmal die Frage, ob wir eventuell selber als Landesverband quasi noch Flaggen kaufen wollen, um unseren Bestand noch mal aufzufüllen. Für Parteitage oder vielleicht auch mal als Leihgabe für irgendwelche Infostände, wie auch immer. Aber grundsätzlich halt auch die Frage, sag ich mal, auch hier in die Runde vielleicht nochmal in die Zuhörer, ob es auch Interesse gäbe, noch von anderen Gliederungen von VKVs und KVs eventuell noch an weiteren Flaggen, weil halt jetzt entsprechend eine Sammelbestellung nochmal von neuen Flaggen gemacht werden soll. Also wenn jemand Interesse hat, dann kann er sich auch nochmal melden. Der Balli hat eine Wortmeldung. Welche Flaggen meinst du? Die normalen 80x1,30 oder 80x1 Meter oder um was geht's genau? Wenn ich die Vorlagen kriege, hole ich morgen Angebot ein. Also das sind Flaggen mit dem ganz normalen Piratenpartei-Logo, die sind 1,50 x 1 Meter. Und sie kosten 12 Euro pro Stück, was ich für einen doch sehr guten Preis halte. Ja, ansonsten, wenn du schon einen Preis hast, ist das doch okay. Ansonsten hätte ich noch einen anderen Preis reingeholt. Ja, ist... Geht ja, wie gesagt, um die Sammelbestellung, die ist ausgelöst worden vom Septerra aus Baden-Württemberg. Da sind jetzt schon so 140, 150 sind in dem Pad schon bestellt. 190 müssen es werden, damit die diesen Preis bekommen. Okay, ich war jetzt außen vor anscheinend. Ja, okay. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie unser Bestand ist. Weißt du das, Bali, Daniel, jemand von euch? Bestand über Flaggen haben wir nicht. Also ich habe eine, da steht KV Bielefeld drauf und das war's. Ich glaube, in der LGS haben wir noch zwei Flaggen und das war's, glaube ich. Ich habe selber auch noch was im Keller, aber das ist dann halt von mir privat oder vom VKV, aber der LV hat meines Wissens, also wenn überhaupt, vielleicht noch irgendeine Handvoll. Also ich denke durchaus, dass wir jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfbudgets einfach vielleicht mal irgendwie 10 Stück noch kaufen können und wenn dann mal irgendwo sich ein neuer VKV auftut oder sich 3 Piraten finden, die was machen wollen und so gar nichts haben, dann kann man denen zumindest schon mal so eine Flagge anbieten. Schreibt das als Antrag und es ist im ist im Budget. Punkt. Ja, vielleicht können wir den Antrag hier eben schnell formulieren und abstimmen, dann haben wir das. Ich hätte jetzt eigentlich eher so Richtung 15, 20 tendiert, aber von mir aus auch 10. Er macht 20. Läuft schon. Okay. Der liebe Elder schreibt schon gerade an den Antrag. Für welche Zahl habt ihr euch jetzt geeinigt? Mach mal 20. Und das wäre dann unter, wenn es brutto ist, unter 250 Euro und dann darf euer Schatzmeister das absegnen. Da müsst ihr gar nicht abstimmen. Tut unser lieber Schatzmeister das denn absegnen? Nein, natürlich nicht. Bitte einmal fürs Protokoll. Genau, das wäre auch meine Bitte. Bitte den Sarkasmus bitte mal außen vor lassen, weil wir protokollieren ohne den. Bitte. Wenn das 240 brutto kostet, dann segnet der Schatzmeister die Bestellung von 20 Parteifahnen ab. Daniel, hast du das im Kopf? Ich gucke mal gerade in das Pad, aber ich meine, das ist brutto. Drüber darf ich nicht. Dann beschließen wir das jetzt einfach und sind auf der sicheren Seite und fertig. Wir sind doch jetzt hier beisammen, oder nicht? Dann machen wir das jetzt einmal. Das ist doch nicht das Thema, oder? Okay. Dann stimmen wir einmal ab. Der Landesverband beteiligt sich an der Sammelbestellung über 20 Flaggen, a 12 Euro. Vom Landesverband Baden-Württemberg. Bali. Ja. Daniel. Ja. Tatjana. Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Dafür. Isan. Dafür. Wunderbar, einstimmig angenommen. Vielleicht noch Anmerkungen. Es kann durchaus sein, dass da auch eventuell dann der noch Bauto dazu kommt. Ja. Das kriegen wir auch noch zusammen. Gut, das war im Grunde das Ende unserer Tagesordnung heute. Ich habe noch eine Frage, liebe Vako. Tut mir leid. Ja, hau rein. Es gab einen Antrag. Ist er durchgegangen bei euch? Oder bezüglich Fahrtkosten zum Bundesparteitag? Ah, nee, da hatte ich ja auch nachgefragt, ob das überhaupt beantragt werden muss, wenn wir als Landesvorstände den Bundesparteitag besuchen. Und der Elder hatte dazu eine Anmerkung geschrieben ins Ticket. Okay, die Anmerkung habe ich nicht gelesen. Ich habe auch die Satzung gelesen, weil explizit steht es weder in der Satzung noch in der GO. Das war bisher immer eine Duldung zur Durchführung der Tätigkeiten eines Landesvorstands. Ja, heißt denn das, Balli, dass wir das dann besser trotzdem vorher beantragen und durchstimmen? Oder? Ich habe jetzt Elders Anmerkung nicht gelesen, tut mir leid. Ich würde es befürworten, sowohl die Zahlung als auch die Abstimmung, um damit komplett sicher zu sein. Daniel? Die Anwesenheit bei Versammlungen der übergeordneten Gliederung ist eigentlich eine der Standardaufgaben, die mit zu den Vorstandstätigkeiten gehören, die meines Erachtens auch nicht explizit dafür in der GO stehen müssen. Von daher haben wir als Vorstand an sich meines Erachtens das grundsätzliche Anrecht auch auf die Erstattung der Reisekosten, weil wir soweit möglich auch entsprechend dort anwesend sein sollten im Rahmen unserer Tätigkeit als Vorstand. Ich gebe dir ja recht, ich bin ja der gleichen Meinung. Es steht aber nirgendwo drin. Da müssen wir in der Satzung oder in der GO was ändern, aber es steht nirgendwo drin, dass was bezahlt wird. Ich lese mir am besten Elders Ding noch durch. Wir haben ja noch Zeit bis Juni. Vielleicht mag der Elder auch gerade nochmal sagen, was er da geschrieben hatte. Ich glaube, Elder, du meintest auch, dass das eigentlich nicht notwendig ist, einen separaten Antrag zu machen. Ich habe ehrlich gesagt auch solche Anträge in der Vergangenheit nie gesehen. Genau, weil ich habe auch solche Anträge auch nie gestellt, auch in meiner Zeit als politischer Geschäftsführer, und da ist ja quasi genau die ähnliche Variante. Also Reisekosten sind dann halt, weil das ist jetzt auch tatsächlich eine Reise, die man ja auch als Vorstandsmitglied auch tut und dementsprechend auch für die Partei da auch ist und dementsprechend auch eigentlich immer antragsfähig wäre und auch erstattungsfähig wäre in dem Falle. Dies habe ich auch selber auch in dieser Form auch getan und werde es auch weiterhin tun, weil wenn man eben als Vorstandsmitglied des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen beim Bundesparteitag auftaucht, ist das immer noch was anderes, als wenn man als einfaches Mitglied da ist, weil man ja da in einer, ich sage jetzt mal, Doppelfunktion da ist. Der private Mensch kann natürlich immer noch gerne da mit dazu sein in der Form, aber das Vorstandsmitglied hat natürlich ganz klar Anrecht darauf, auch Reisekosten erstattet zu bekommen. Daher finde ich auch, dass ein Antrag separat für Reisekosten ist da nicht notwendig. Wenn du das so meinst, also ich weiß es noch aus, selbst als ich 2V war, habe ich es mir genehmigen lassen vom Vorstand. Aber wenn ihr der Meinung seid, dann fahre ich auch runter und gucke mir das Tohuwabohu da an. Also ich halte es nicht für unwichtig, dass Landesvorstände auch auf Bundesparteitagen sind. Von daher, gerne, Balli. Vielleicht auch noch mal ein Hinweis aus der Praxis. Als ich eben auch als politischer Geschäftsführer ja auch bei Bundesparteitagen dabei war, gab es auch immer wieder auch Sitzungen zusammen, auch der politischen Geschäftsführer oder allgemein der Vorstände innerhalb des, also quasi auch als Rahmenprogramm der Bundesparteitage. Daher ist das auch ähnlich wie so eine Marine auch zu sehen. Das ist Aufgabe eines Landesvorstandes. Okay, da gebe ich dir recht. Ich habe das damals in Nürnberg mitgemacht und das war sehr wichtig, das mitzuerleben, ja. Da ging es um die Europa. Naja. Okay, ich verstehe. Ja gut, aber jetzt haben wir das auch nochmal protokolliert und wissen das auch für die Zukunft. Und wenn es da irgendwie Beschwerden geben sollte, dann müssen wir da vielleicht tatsächlich das nochmal explizit in die GO oder so schreiben. Wäre ja auch nicht verkehrt. Ja, das müssen wir reinschreiben, auf jeden Fall. Damit das explizit ist. Okay. Aber wie gesagt, ich habe gesucht, ich habe nichts gefunden. Okay, wenn wir dann sonst nichts weiter für heute haben. Wichtige Links und Hinweise findet ihr noch im Pad ab Zeile 476. Es gibt ja auch immer noch so Wiki-Seiten, wo man seine Infostände eintragen kann oder seine Veranstaltungen. Dann wäre noch die Frage, haben wir heute einen NÖ-Teil? Ihr werdet euch wundern. Ich nicht. Ich auch nicht. Die Wunder nehmen keine Ende. Ich auch nicht. Wunderbar. Dann, nächster Termin. Auch immer wieder überraschend ist Donnerstag in 14 Tagen, das ist der 5. Mai, wieder um 20.30 Uhr wieder im NRW-Mumble. Und damit beende ich die Sitzung für heute um 21.25 Uhr und vielen lieben Dank an dich, Elda, fürs Protokollieren.